Erfreut uns beide, ihr strahlt der Freude, und singt in den Himmel mit dem Angelschmeide. Fürs Christi am Weide, auf wenigsten Roten befreiet von Leiden. Auf wenigsten Rosen befreit von Leiden. Fürs Christi an Weiden, fürs Christi an Weiden. Auf wenigsten Rosen befreit von Leiden. Auf wenigsten Rosen befreit von Leiden. Fürs Christi an Weide, auf ewigen Rosen befreit von Leide. Entzücket uns beide, ihr strahlet der Freude, ihr strahlet der Freude, ihr strahlet der Freude, ihr strahlet der Freude, entzücket uns beide.